Okay, wir können jetzt erstmal Rückfragen und Verständnisfragen stellen und dann würde ich erst dann wirklich für die Diskussion öffnen. Also gerne jetzt auch einfach nochmal fragen, was ihr nicht verstanden habt oder Konzepte erklärt bekommen wollt, dann würde ich erstmal damit starten. Und es wäre schön, wenn wir wieder alle auf unser Sprechverhalten einfach selber achten und möglichst hierarchiefrei miteinander umgehen. Aber erstmal frei heraus, was ist euch unklar? Okay, du hattest vorhin gesagt, dass Homophobie quasi aufklärungsresistent ist. Wenn ich an meine eigene Sozialisation gucke, würde ich sagen, da bringt Aufklärung doch etwas. Und halt auch die Frage, wie soll man denn dagegen vorgehen, wenn es halt die durch Aufklärung, also klar, so eine Toleranzaufklärung bringt es nicht. Aber halt, also ist ja auch so ein psychoanalytischer Ansatz, dass man quasi den Leuten ihre Kriegsstruktur bewusst macht, dass sie auch bewusst Umgang haben. Ja, das würde ich auch sagen. Das ist wahrscheinlich das, was man tatsächlich am ehesten, da hast du recht, das ist vielleicht noch eine Form, die funktionieren würde. Ich weiß es natürlich auch aus meiner eigenen Geschichte, dass ich auch sicherlich als Teenager oder so auch eher, vielleicht nicht homophob war, aber ja, so ansatzweise so, das auch ein bisschen komisch fand oder merkwürdig und so weiter. Und dass es heute nur noch schwer vorstellbar ist, was jetzt das Problem ist. Ne? Aber so, das ist vielleicht tatsächlich eine Möglichkeit, da hast du recht. Es ging dann halt eher so darum, genau was, dieses, was man sonst so aufklären kann, so, also diese Form, wie dann Conny Littmann und so, dass das halt eben nicht funktioniert, weil das halt wieder genau in diese Struktur geht. Ne? Und das ist halt diese andere Geschichte, das ist natürlich dann jetzt, wenn jemand sagt, wie jetzt zum Beispiel Philipp Lahm so, also ich finde, das ist ja, das wurde da immer so als das super Beispiel genommen, ich finde, das ist ja irgendwie so eigentlich so eine Nullaussage, man soll da irgendwie offen mit umgehen oder so, ne? Das ist ja jetzt auch nicht so, bleibt ja eigentlich noch vieles offen und der dann auch sofort wieder, also dann hat er ein Buch geschrieben und da hat er, glaube ich, ein ganzes Kapitel darauf verwendet, dass er jetzt aber auf gar keinen Fall homosexuell ist. Ne? Und der hat halt irgendwie einen Toleranzpreis bekommen für seine besonderen Verdienste im Kampf gegen Homophobie, wenn man so denkt. So. Ne? Also wenn so jemand dann schon, also ist es halt nicht so weit gediehen. Ne? Und das war, glaube ich, so mein Punkt, den ich wollte, dass es halt so eine oberflächliche Form von Toleranz oder sowas, dass das eben das nicht bringt. Aber wenn man natürlich, wo man ja auch noch diese verschiedenen, also wo man ja immer weiter von diesen verschiedenen Identitätskategorien ausgeht, wenn natürlich diese Aufklärung tiefer geht und man tatsächlich über seine eigenen homosexuellen Anteile irgendwann reflektiert und vor denen dann irgendwie auch die Angst verliert und so weiter, dann ist das natürlich eine ganz andere Form. Das ist ja aber schon fast so ein therapeutisches Setting irgendwie. So. Und das ist natürlich, kann man jetzt mal sagen, für eine Gesamtgesellschaft, die ich jetzt auch nicht möglich. Ich kann auch sagen, dass Aufklärung natürlich was ist, aber das Problem ist, sagen, es funktioniert nicht im Sinne von akzeptiert, toleriert mal die anderen da, die sind irgendwie auch Menschen, sondern das Problem ist, dass es automatisch impliziert, dass man sich mit seiner eigenen Identität auseinandersetzen muss und sich mit sich selbst konfrontieren muss. Also das, wenn du sagst, das ist ja irgendwie in der psychischen Struktur da irgendwie verankert. Es geht nicht einfach darum, dass man seine Einstellungsmuster einfach mal so ändern, sondern einfach mit der eigenen Persönlichkeit und Selbstidentität zu tun. Ja. Deswegen ist Aufklärung vielleicht das falsche Wort dafür, weil es halt selber betrifft. Ja, genau, weil es eigentlich schon so eine, wie gesagt, so eine therapeutische Arbeit eigentlich, ne, die man ja auch selbst erfahrungsmäßig oder sowas, ne. Und würdest du so zugespitzt sagen, dass eben, um wirklich aufgeklärt zu sein, man sich eben mit dem eigenen Wunsch, also nach Passivität, auseinandersetzen müsste? Ja, das würde ich schon sagen, ne, das hatten wir jetzt gerade noch mal in der Pause, so dass man natürlich jetzt auch nicht, dass jetzt nicht alle, die jetzt nicht irgendwie mit Männern und Frauen schlafen, dass nicht alle davon jetzt homophob sind. Ne? Das kann man ja jetzt auch nicht so sehen. Aber dass es auch klar ist, sobald man anfängt, so zumindest sich damit zu beschäftigen und so weiter und auch mit sich selbst zu beschäftigen, dass man dann eben auch die eigenen Anteile merkt und was zum Beispiel in der Frauenbewegung ja dann relativ dazu, also so dazu geführt hat, dass ja dann auch tatsächlich viele Frauen dann auch lesbisch geworden sind in dieser Zeit. Das wurde dann oft ein bisschen bösartig als Politlesben und so weiter, aber ich würde es gar nicht irgendwie so bösartig sehen, sondern eher, das ist halt in, dass dann halt eben auch in so einer Situation, wo man eben dann auch merkt, so, man ist nicht nur eben jetzt auf einen Mann fixiert und muss da eben jetzt seine Bedürfnisse befriedigen, sondern wenn es dann eben in der Gruppe und man hat da seine sowohl politischen als auch persönlichen Beziehungen, das und dann anfängt auch, wie das ja auch passiert ist in den 70er Jahren mit diesen Selbsterfahrungsgruppen und dass man dann eben auch dazu viel schneller kommt, dass man eben auch tatsächlich diese, sich eben auch dann in Frauen eben verliebt. So. Nehmen kurz ein paar Gedanken, Matthias jetzt gerade erwähnt, dass irgendwie sich dann so mit Sexualitäten oder also aber da greifen auch in dem Sinne diese Aktiv-Passiv-Rollen nicht so klar, wie das was du jetzt mal gesagt hast, die ganze Zeit anhand der ländlichen sexuellen Liebe erwähnt hast. Kannst du dazu noch Ja, das ist natürlich sowieso so, dass zumindest meiner Erfahrung nach, und ich glaube, es ist auch relativ, und das ist, glaube ich, auch so insgesamt so, haben Frauen sowieso weniger, also die Hemmnis von Frauen zu sagen, so, ich verliebe mich auch in Frauen und ich habe auch mit Frauen oder habe mit Frauen eben homosexuelle Erfahrungen, ist ja viel weniger beängstigend für die meisten Frauen. Also es gibt es natürlich auch anders, aber und das liegt natürlich schon daran, dass das eben tatsächlich zwar eben diese Angst gibt, eben was ich auch gesagt habe im Vortrag, es gibt diese Angst und zu vermännlichen, aber von Frauen den Wunsch zu vermännlichen gibt es ja auch viel stärker. Ne? Also es gibt ja diesen Wunsch irgendwie männliche Anteile zu haben an Frauen ist ja viel stärker da, weil eben das die die hierarchisch höhere Position in der Gesellschaft ist, während und das eben dann mit Vorteilen verbunden ist, wenn man eben da auch aktiv ist und so weiter. Deswegen ist halt eben von Frauen die Angst lesbisch zu werden, nicht ganz so groß, würde ich sagen. Die ist viel ambivalenter. So, ne? Ja, also genau, also das würde ich auch unterstützen. Die, also ein empirisches Beispiel wäre ja leider, dass es für Frauen völlig unproblematisch ist, Hosen zu tragen. Natürlich wird es subtil sanktioniert, aktiv zu sein als Frau, sich selbst zu entwerfen und eigene Pläne zu haben und zu sagen, naja, den typischen Lebensweg, dass ich irgendwann Kinder haben möchte, gehe ich jetzt nicht. Also das beinhaltet schon Sanktionen, aber für Männer, die sich zum Beispiel entscheiden, meinen Rock zu tragen oder sich zu schminken oder so, ist die Gefahr, wahrgenommen zu werden, ja noch viel, viel stärker. Also sind ja tatsächlich mit Gewalt konfrontiert und also mit körperlicher Gewalt. Die werden ja wirklich verprügelt oder kriegen ungebremsten Hass entgegengeschleudert. Das wäre ja noch ein empirisches Beispiel dafür, dass eben männliche oder als männlich konnotierte Verhaltensweisen wesentlich akzeptierter sind als Passivität. Wie gesagt, es war ja auch weibliche Homosexualität, war ja auch niemals verboten in der bürgerlichen Gesellschaft. Es gab nie das, nie den Paragraphen, wie es ja doch sehr lange den, bis ja in die 70er Jahre immer noch diesen Verführungsparagraphen, ne? Das gab es halt bei Frauen so überhaupt nie. Und das ist natürlich schon auch ein, dass das halt gesellschaftlich zwar nicht akzeptiert ist, so würde ich jetzt nicht sagen, dass lesbisch sein akzeptiert ist gesellschaftlich. Das ist genauso schwierig, glaube ich, das seinen Eltern zu erzählen, dass man lesbisch ist, wie dass man schwul ist. Aber gesamtgesellschaftlich ist das schon weniger schlimm. Man wird nicht mit Gewalt, aber es gibt auch eher sowas wie so ein voyeuristisches Ding ja auch gegenüber lesbischen Frauen, so dass Männer sagen dann, die wollen das gerne mal sehen, so, ne? Das ist irgendwas, was tatsächlich eher so eine pornoeske Vorstellung auch beinhaltet. So. Janus? Ja, ich habe nur gerade überlegt, aber könnte man dann das Argument nicht auch umdrehen und sagen, wenn Frauen, die Frauen lieben, vermännlichen, dann stellen die doch eigentlich die größere Gefahr dar? das zum Mann werden und damit die männliche Ordnung, also halt ja, auf die Stufe von Mann steigen. Könnte man das nicht genauso rumdrehen? Also es gibt ja, es ist ja nicht, also es stimmt ja auch nicht, dass es überhaupt nicht sanktioniert ist. Es gibt ja schon dieses Manns-Weib-Geschichten und die meisten Frauen versuchen ja auch doch auch weiter diesen Spagat zu machen, sowohl zwar erfolgreich zu sein, also so männliche Anteile zu haben, eben irgendwie im Beruf erfolgreich zu sein und dabei trotzdem eben so ihre Weiblichkeit auf eine Art zu bewahren und eben, weil die natürlich immer diese Sorge haben, dass die vermännlichen und dass die dann eben keine, also auch niemanden abbekommen oder was auch immer. Ne? Und was natürlich ist, dass gerade eben Frauen, die dann auch in der Sexualität eben aktiv sind, dass damit Männer auch, also viele Männer auch überhaupt nicht drauf klarkommen, ne? Gerade so. Und das nämlich dann als, das würde ich sagen, das funktioniert da so ähnlich wie gegen Homophobie, dass Frauen, die aktiv sind, die sind nämlich auch diejenigen, die bei den Männern eben diese Ängste auslösen und so weiter. Ne? So, bloß für die Frauen selber ist das eben nicht, die Frauen selber sind jetzt nicht ganz so ängstlich, sondern die müssen ja quasi, also es ist ein gesellschaftlicher Anspruch heute, auch einen Beruf zu haben und so weiter, also die müssen halt eher diese ambivalente Rolle leben so und damit irgendwie klarkommen, dass sie eben quasi beides sind. Ne? Männer ansatzweise auch, es wird jetzt auch erwartet, irgendwie so eine Empathiefähigkeit, aber ja viel weniger, ne? als bei Frauen das erwartet wird. Nochmal Caro und dann glaube ich Peter, oder? Also genau dazu. Die Frage wäre eben, ob nicht das als männlich sozialisierte Subjekt dann nicht auch einfach viel besser in den Kapitalismus passt und deswegen das auch nicht weniger sanktioniert ist, wenn auch Frauen männliche Attribute zeigen, weil sie ja dann eben eigentlich nur dem gesellschaftlichen Imperativ entsprechen, anzufangen, Leistung zu zeigen und erfolgsorientiert zu sein und auch mal auf den Vorgesetzten hören und so weiter, also bestimmte autoritäre Strukturen akzeptieren und sich da einfügen und dabei gleichzeitig versuchen, sich zu formieren und leistungsfähig zu sein. Also da könnte es ja auch herkommen. Ja, wie gesagt, das ist, glaube ich, wirklich, dass sie einerseits sollen sie eben diese Leistungsfähigkeit jetzt haben, aber sie von Frauen wird trotzdem, und Frauen wollen es ja auch oft selber, noch die weibliche Rolle auch ausfüllen. Ne? Also sie wollen Kinder, also die meisten Frauen wollen Kinder haben, wollen irgendwie auch begehrt werden von Männern. So. Und da müssen sie halt irgendwie diese Ambivalenz schaffen. Also es ist zwar einerseits so klar, das ist erstmal so die im Kapitalismus irgendwie um arbeiten zu werden, muss man eben diese Struktur irgendwie aufrechterhalten, so dass man eben da auch tatsächlich aktiv ist, Leistung bringt und eben auch nicht sofort irgendwie umfällt, wenn irgendwie jemand mal eine andere Meinung hat oder so, dass man auch bei seiner Meinung bleiben kann. Also jenseits dieser Autoritätsfähigkeit gehört ja auch seine eigene Meinung durchsetzen können und so weiter, ja auch dazu, durchsetzungsfähig zu werden. Das sind eben einerseits schon die gesellschaftlich gewollten und auch die gesellschaftlich sicherlich besser dastehenden Werte und Normen und so weiter. Aber das andere ist ja notwendig, muss ja notwendig auch mitgedacht sein. Also ich meine, ihr wart ja auf Roswithas Vortrag, das ist ja irgendwie ihre These, ne? Dass die Abspaltung muss notwendigerweise mitgesetzt werden, weil eben der Reproduktionsbereich ist genauso notwendig und deswegen müssen auch eben diese weiblichen Attribute, die zwar nicht so hoch geschätzt werden, aber andererseits wieder besonders hoch, ne? Das ist ja auch immer so, also sie werden überhöht oder eben abgewertet, ne? Das tendiert ja immer so auch dazwischen. Auf jeden Fall, das ist auch notwendig und deswegen halt dieses Hin- und Her-Pendeln. Ich würde einmal kurz vorweg eine Ergänzung. Zumindest in den 30ern in Österreich, im Leuchtturmfaschismus, war weibliche Homosexualität kriminalisiert. Okay. Und selbst dafür waren auch in dem österreichischen Teil des NS-Deutschlands nach der Angliederung gültig. Und anderswo wird es zumindest strafverschärfend oder den Strafbezug verschärfen, wenn für eine Frau die Verurteilung des Bekanntes, dass sie lesbisch ist, nicht passt. Also es ist nicht ganz so, dass es nicht kriminalisiert wurde. Mein eigentlicher Punkt war, du sprachst eben an den Wunsch nach Passivität. Und ich würde sozusagen als Gegenthese wagen, dass man sowohl mit Freund, mit seinem Nirvana-Prinzip, als auch irgendwie anders theoretisch fundiert sagen kann, dass es keinen Wunsch nach Passivität gibt, sondern auch einen Wunsch nach jenseits von Aktivität und Passivität. Und dass die Abwehr von Passivität eher die Folge dessen ist, dass man zumindest im Kapitalismus sich sowohl als, also sowohl Subjekt, also insbesondere der Mann sozusagen Subjekt sein soll und sich auch als Akteur auf dem Markt, als Subjekt des Tausches erlebt, als auch als da, wo er vom Kapitalprozess erfasst wird, irgendwie als Arbeitskraft, sich als Objekt erlebt und dass eher eine Abwehr sozusagen der Sichtbarmachung der eigenen Objektrolle ist, wo man Subjekt sein soll. Das Objekt im Sinne von Objekt ist immer eins, dass man ein Subjekt erfasst wird und man selbst ist. Und dass es vielleicht weniger sozusagen der Wunsch nach Passivität ist oder das eigene verdrängte homosexuelle Verlangen, das in der Homophobie sozusagen abgewehrt wird, sondern die Sichtbarkeit der Nichterfüllung der eigenen zugeschriebenen und verlangten Subjektrolle. Mhm. Also, ich würde, das schließt sich ja jetzt eigentlich gar nicht so aus, würde ich sagen, weil ich habe den Teil mit dem Todestrieb rausgelassen, dass der Wunsch eben nach eben Kontrollverlust und so weiter, nach Nicht-Leistungsfähigkeit und sowas, das wird, würde ich sagen, ist ja einer danach, also dann ist man eben, also du meinst jetzt nochmal Objekt irgendwie im Sinn, dass man eben auch als Arbeiter quasi Objekt ist. So. Aber man kann zum einen sagen, dass es ja erstmal das ist, was erstmal auch für den bürgerlichen Mann gab, was dann als die, würde ich ja eher sagen, als die Arbeiter dann verbürgerlicht wurden, quasi auch mit übernommen haben. So. Und also diese Struktur, dieses sich selbst kontrollieren und selbst seine Triebstruktur genauso ausrichten, dass man eben eine bestimmte Leistungsfähigkeit hat und dass dieser Wunsch aber nach wo ja eigentlich auch der Wunsch ist, nicht nur, also ich finde auch, da steckt ja auch der Wunsch eigentlich auch drin, zumindest in dem Angst vor der Homosexualität steht ja auch der, oder in dem Wunsch in Kontrollverlust steht ja auch der Wunsch drin, auch Objekt zu sein, also dass es nicht nur darum geht, dass man eben nicht nur der nach Passivität, mal Hingabe, Kontrollverlust und so weiter, sondern eben auch nach überhaupt mal derjenige zu sein, der eben geliebt, begehrt, was weiß ich was wert, so, und dass das eben dass das genauso auch ein Wunsch nach Objekthaftigkeit ist und dass eher in dieser, dieses, dass man eben Objekt ist, dass man eben tatsächlich nicht, dass das nicht sicher ist, dass man so leistungsfähig sein kann, wie man will, dass es letztendlich gar nicht unbedingt darauf ankommt, ob man jetzt irgendwie das schafft in dieser Gesellschaft. Ne? Also du kannst ja, ich meine, ihr könnt studieren und man kann irgendwie scheinbar einen Abschluss machen, man kann 100 Millionen Praktika machen, es ist nicht sicher, ob man einen Job hat. Also man ist tatsächlich ja nicht Subjekt, da hast du recht, man ist nicht ein Subjekt dann, das ist ja nur eine Scheinsubjekthaftigkeit in dieser Gesellschaft. Und gerade aber dieser Punkt, das war eigentlich das, was ja auch in diesen ersten, bei diesen ersten Jungs irgendwie da gesagt worden ist, dass die genau auch diese Angst davor haben. Ne? Das ist da genau so drin. Die haben auch eine Angst davor, dass sie es nicht schaffen, egal was sie halt tun, so egal wie aktiv sie sind. Und dass sie deswegen, würde ich ja eher sagen, nochmal ihrem Passivität oder dieser Wunsch nach Passivität, der Wunsch nach Hingabe, Kontrolle, dass sie den deswegen immer noch weiter verdrängen müssen, weil das immer weiter nicht funktionieren kann und weil die Angst vor dem, dass man abstürzen kann, auch relativ groß ist, so, weil man eben tatsächlich eigentlich Objekt ist und nicht irgendwie Subjekt. will dazu noch was sagen. Aber dazu, also vielleicht damit beide so, die Frage wäre jetzt, ob das eine, also wenn das jetzt so ist, diese Angst vor dem Abstürzen oder vor dem Nicht-Erreichen des irgendwelcher Ziele, die an den Kapitalismus gesetzt sind, ob das wirklich auch mit dem Kapitalismus zusammenhängt, weil offenbar, also es ist ja auch schon eine ganz schwierige Nummer im alten Griechenland gewesen, diese Selbstdisziplinierung nicht machen zu können. Das wäre ja jetzt die Frage. Oder ob das nicht schon eine, also ob das da nochmal einzeln im Kapitalismus zu analysieren ist oder nicht. Ja. Also, ja, dann würde ich kurz noch was dazu sagen, weil sonst geht es wieder unter, ist ja auch blöd. Ich denke, dass das schon, man das schon, also ich glaube, dass das dieses mit der Passivität, also dass das da erlaubt worden ist, hängt natürlich, glaube ich, damit zusammen, dass deren Position tatsächlich zwar angreifbar war, du konntest, es war klar, du konntest auch nicht in die Polis, es war auch klar, du konntest da nicht akzeptiert werden, aber eigentlich ist es nicht so eine angreifbar, nicht so wie heute, wo du tatsächlich irgendwie, wir alle quasi, also es gibt jetzt hier, das waren freie Bürger, die waren irgendwie eigentlich von Geburt an dazu ausersehen. Das ist hier auf eine Art auch so, aber trotzdem, hier, wenn du in der westlichen Gesellschaft bist, bist du auf eine Art auch irgendwie eher dazu in der Lage, als wenn du jetzt in Afrika auf die Welt kommst und so, weil, aber der Stand des Kapitalismus hier weiter ist, aber andererseits ist, gilt das hier für uns alle, dass wir irgendwie abstürzen können und auch relativ schnell abstürzen können. Achso. Oh, Entschuldigung. Zum einen würde ich, glaube ich, sagen, allgemein einleitend sozusagen, und dann die Frage des alten Griechenlands, auch wenn ich jetzt kein Griechenland-Experte dazu komme, allgemein würde ich sagen, dass auch Bürgerinnen und Bürger, dass nur Bürger Objekte des Kapitalprozesses sind, weil sie notwendig zu ihrer eigenen Reproduktion auch sich nach kapitalistischen Regeln verhalten müssen. Also nicht selber entscheiden können, sondern nur rational die Regeln nachvollziehen und müssen erfüllen können, um ihr Kapital zu verbringen. Insofern erlebt sie sich auch als Objekt des Prozesses. Und von da habe ich halt zum alten Griechenland kommen, weil zumindest die Quellen, die sich zu Kohle angeschlossen hat, als Quellen von Bürgern, die auf eine Art und Weise in einen zumindest sozusagen vertauschmarktlichen Prozess integriert sind, der schon bestimmte Transformationen, glaube ich, bedingt, die sozusagen Kapitalismus vorwegnehmen ein Stück weit. Und zum anderen hat man da, ist da ja, dass sozusagen im antiken Griechenland, wenn man von Hochvolks Praktiken sanktioniert wurden, nämlich sexuelle Identitäten, was könnte man behaupten, daran liegt, dass sozusagen es noch keine reelle Subsumption des Kapital gab als Arbeitskraft und die erst sozusagen mit dem, was Foucault und Bio macht, aufkommt, zusammen mit dem Industriekapitalismus. Also sozusagen diese Naturalisierung und Einschreibung in den Körper als körperlich fixierte Identitäten findet halt erst dann im 18. Jahrhundert eigentlich statt, wo Foucault folgt. Und das mag damit zusammenhängen, dass sozusagen die Körper eben noch keine Funktion im Kapitalismus hatten, weil sie noch nicht Träger der Arbeitskraft waren. Dann vielleicht dann auch nochmal einfach im Anschluss ganz konkret, was deine Perspektive ist dann zur Überwindung von Homophobie in unserer Gesellschaft. Sie darf dystopisch sein. Also, was sind deine Schlussfolgerungen daraus? Naja, die Schlussfolgerungen sind natürlich, also diejenigen, also wenn man das klar hat, ist mit der Aufklärung, dass das halt nur so bedingt und vielleicht in Einzelfällen und klar mit dieser, was Sie eben gesagt haben, mit dieser Auseinandersetzung mit sich selbst dann irgendwie schon auch funktionieren kann, dann ist das aber natürlich jetzt für mich jetzt eben keine gesamtgesellschaftliche Perspektive, dass wir jetzt alle irgendwie oder jetzt hier so Therapiegruppen machen oder so mit allen Leuten. Das wäre jetzt nicht so das, weil, also eigentlich wollte ich schon aufzeigen, dass es sich notwendig, also dass es eine notwendige Konstitutionsbedingung ist und dass man es gerade eben nur sehr schwer aufheben kann, dass es eine Notwendigkeit ist und dass es denke ich, auch immer nur so tabuisiert, also als Tabu irgendwie bekämpft werden kann, indem man das tabuisiert. Aber eben sobald irgendwie krisenhaftere Situationen auftauchen, das sofort wieder irgendwie hervorbrechen kann, was man ja auch, also in den letzten Jahren ist ja tatsächlich eben Homophobie was einfach wieder, was man vielleicht sogar dachte, so einerseits irgendwie jetzt haben wir jetzt schon zumindest in Berlin offen homosexuell lebenden Bürgermeister, einen offen homosexuell lebenden Außenminister und trotzdem sind die homophoben Anschläge auf gerade auf Männer werden eigentlich immer mehr, also verstärken sich auch. Und deswegen ist natürlich schon eben mein Punkt da zum einen, das eben auch klar zu machen, dass das natürlich nur in der Überwindung von kapitalistischer Vergesellschaftung möglich ist, indem man eben sowas wie solche Identitäten, eben Heterohomosexualität, dann eben auch aufbrechen kann. Und das müsste dann schon eine Bewegung sein, die genau sowas aber auch thematisiert. Ne? Das kann jetzt nicht irgendwie was sein, wo man eben jetzt nur quasi sagt, so, wir beziehen uns jetzt einfach nur oder wir machen jetzt, reduzieren uns eben darauf, die Produktionsmittel sich anzueignen, aber der Rest lässt uns egal sein. So funktioniert das natürlich nicht. Also das muss schon sein, in diesem Prozess muss natürlich auch so eine Aufbrechung dieser Identitäten eben passieren, so homosexueller, heterosexueller Identitäten. Deswegen finde ich jetzt sowas zum Beispiel wie das, was so eine Queer-Bewegung macht, auch in dem Fall gar nicht so verkehrt. Ne? So eine Flexibilisierung von Identitäten, das auch weiter voranzutreiben, so, und das auch jetzt schon weiter voranzutreiben. Das ist so, dass man jetzt schon quasi so eine Eindeutigkeit einfach auch unterläuft. Ne? Dimitri? Ja, ich finde die Frage auch, ich muss mal gerne auftragen, was ist eigentlich der Link zwischen Kapitalismus, physischer Gesellschaftung und bürgerlicher Subjektivität oder menschlicher Subjektivität? Und klassisch könnte man ja sagen, vielleicht auch mit Peter Scholz oder anderen, zentral ist die Aufspaltung, also die Aufspaltung in Autonomie, Subjektivität und auf der einen Seite, auf der anderen Seite Passivität, Unabhängigkeit, Emotionalität. Könnte man ja sagen, also sogar das mit Kapitalismus zu tun, eben weil es diese fairen Aufspaltung gibt und weil man im Kapitalismus als Subjekt irgendwie sich behaupten muss im Konkurrenzverhältnis, deswegen darf man diese Abhängigkeiten und Verletzlichkeiten und so weiter nicht zulassen. Aber die Frage wäre vielleicht, ob sozusagen im flexiblen Kapitalismus, wo es ja schon sowas gibt, wo gerade diese vermeintlich weiblichen Fähigkeiten plötzlich als produktive Ressource entdeckt werden, wo sozusagen kommunikative Fähigkeiten, Fürsorglichkeit und so weiter plötzlich positiv sind. Und vielleicht diese und auf der anderen Seite irgendwie auch irgendwie immer mehr Frauen in der Arbeitswelt gegenwärtig sind, ob nicht vielleicht eine Auflösung dieser Aufspaltung gerade zeitgemäß ist in Bezug auf die neueren Entwicklungen in der Produktionsweise. Also ob es dann nicht so ein Passungsverhältnis auf eine Art ist. Also heißt nicht, dass es nicht gut ist, dass es so auflöst, aber die Frage wäre nur, wie eng ist der Link zwischen Kapitalismus und dieser Art von Subjektivität, ist ja vielleicht gar nicht so eng. Aber das bedeutet ja keine Integration eines passiven Elements. Dann muss man genau schauen, was wird da eigentlich integriert. Ja. Man könnte halt sozusagen den Punkt andersrum gewendet die Frage stellen, wie bürgerlich ist das Subjekt der Queer-Theorie? Also, ist das Ideal des Subjekts, das da sozusagen transportiert wird in diese Vervielfältigung von Optionen, Wahl und so weiter, in zutiefst bürgerliches Subjekt? Und passt es deswegen so gut zum flexiblen Kapitalismus? Aber das wäre halt die Frage. Ein flexibles Subjekt irgendwie sicherlich zum aktuellen Kapitalismus, aber ist es auch unter anderem ein passives Subjekt? Das weiß ich nicht. Weil auch, ja. Genau. Dass trotzdem noch Autonomie der Wert ist, der trotzdem zählt. Flexibel, autonom, keine Ahnung. Aber zumindest ist doch offen, wenn diese klassischen Männer irgendwie gefragt werden. Also, dass Eigenschaften zumindest, die klassisch aufgenommen werden, plötzlich gewollt sind. Also dass man anfängt, dass man nicht einfach der Durchsetzungsfähige Typ, der sein Ding macht, sondern man muss irgendwie mit anderen verhandeln, man muss Team bilden können, man muss sich auf die anderen einlassen können und so weiter. Das sind eigentlich weibliche Eigenschaften, die plötzlich, also das ist irgendwie eine klare Trennung irgendwie. Aber ich würde sagen, halt in dieser Entwicklung verwandeln sich doch auch diese weiblichen Eigenschaften in was anderes, also indem ich halt Kommunikationsfähigkeit und so weiter in Arbeitsabläufe integriere, verlieren die ja ihre die Qualität der Weichheit, die sie eigentlich vorher hatten, sondern simulieren sie etwas. Also mit einer bestimmten Absicht. Also ich würde sagen, die bleiben nicht die gleichen. Also ich glaube, Fürsorglichkeit ist immer noch nicht aufgewertet im Kapitalismus. Vielleicht Kommunikationsfähigkeit. Aber also ich glaube, das wäre jetzt zum Beispiel so ein Beispiel, was wirklich dann immer noch weiblich oder jedenfalls nicht kapitalistisch konnotiert ist. Also dazu habe ich auch noch mal eine Frage, beziehungsweise es ist also weniger im Sinne zum Kapitalismus, aber mehr zu den Analysekategorien von Männlichkeit und zu der Sache, Andrea, die du formuliert hast, das ist eine Ambivalenz. Wenn Männer anfangen, sich zu stylen und sich schick machen und sowas, also das würde ich halt sogar... Das ist ja auch wieder eine Sache, also die ist relativ weiblich konnotiert, aber also sich geschickt zu machen. Aber ich finde, also ich würde es ein bisschen anders sehen, nämlich das männliche Stylen ganz oft auch eben als Männlichkeitszeichen zum Beispiel also übernommen wird oder als Zeichen von Männlichkeit nach dem Motto, ich kann es mir erlauben, mich zu zeigen, ich kann es mir erlauben, mich schick zu machen, mich zu parfümieren. Gerade diese Metrosexualität ist ja innerhalb kürzester Zeit, also dieses Phänomen, innerhalb kürzester Zeit ja auch eine, ja, ein Macker-Ding auch geworden. Also gerade, weiß nicht, wenn ich jetzt, das ist jetzt super Klischee habe, aber jetzt zum Beispiel in Berlin irgendwelche Typen in Neukölln oder so, die sind ja auch unheimlich schick zurechtgemacht. Und also da würde ich jetzt halt Erscheinung und Wesen nicht verwechseln wollen, weil und das Wesen von Männlichkeit besitzt dann eigentlich ja andere Faktoren. Also nur mal so als Beispiel, also wenn eine Frau jetzt im, also im schlechtesten Film aller Zeiten, dem aktuellen Star Trek, da ist zum Beispiel, sieht man ja auch, sieht man ja auch einen nackten Körper und man sieht aber auch nackte Frauen. Und wenn die gezeigt werden, das ist eben wesentlich, wesentlich objektivierender, die machen das eben nicht für sich, sondern die werden inszeniert, während Kirk, der irgendwie nackt rumsitzt, eben das also vermittelt, dass er das halt tut, weil er es kann und weil er es will und weil er halt der, er hat zwar auch, also er rennt halt zwar auch die ganze Zeit mit seinem ödipalen Komplex durch die Gegend, aber gerade diese Nacktheit zeigt dann auch mal wieder, dass er es sich erlauben kann. Also da würde ich eben widersprechen, dass das eine Ambivalenz ist, sondern ich würde sagen, dass es eben genau, wird genau übernommen, um eben wieder Männlichkeit zu demonstrieren. Ja, ich glaube, mit dieser Ambivalenz, mit diesem, bei diesem Stylen ging es ja auch eher darum, dass eben jetzt diese Fußballstars so ein bisschen ähnlich ja wie Popstars auch eben Objekt des Begehrens sind. So, ne? Das, natürlich der Popstar jetzt mehr, der Popstar darf aber auch immer, der darf auch mehr, ne? Der Popstar... Das hat sich natürlich jetzt auch ändert sich natürlich auch immer so zyklisch. So in 80er Jahren zum Beispiel waren die Popstars extrem geschminkt. Die sahen wirklich auch sehr wie Frauen. Also Boy George zum Beispiel war irgendwie, das ging ja vollkommen okay. Ne? Du durftest irgendwie in 80er Jahren wirklich irgendwie auch Duran Duran oder so. Das war, ne? Die sahen extrem weiblich aus. So. Dass du da eben als Popstar eben eine bestimmte Begehrensfunktion hast. Und die hast du auch als Fußballer. Du bist eben auch Objekt des Begehrens. Du bist irgendwie ein Star, der angehimmelt wird. Und deswegen darfst... Und da war für mich mein Punkt, dass es deswegen quasi auch da so ein bisschen erlaubt ist oder dass es gehört auch zur Rolle dazu, dass man irgendwie als Fußballer auch lange Haare tragen darf, dass es da verbreitet ist, wo ich dir ansonsten recht geben kann, die Schönheitsideale finde ich von Männern und Frauen extrem unterschiedlich und es gibt, also diese männlichen Schönheitsideale sind ja wirklich eher dieses Sixpack und du musst irgendwie Muskeln haben und musst eigentlich, ne, und sowas, während Frauen eher immer schlanker und schlanker und schlanker zu werden haben, so, dass es sehr unterschiedlich konnotiert ist und da würde ich dir wahrscheinlich recht geben, aber ich glaube in diesem Objektstatus irgendwie ist nochmal was anderes. Da ist tatsächlich so eine gewisse weibliche Ambivalenz drin. So. Ich glaube, ich würde auch nochmal was denn zu sagen mit diesen Integrationen, weil die Frauenrollen sind ja jetzt keine, wo, also, okay, du hast jetzt erstmal die männliche Rolle, die dann eben Disziplin und so weiter verlangt und eine Disziplinierung und so weiter, aber die Frauen haben das ja genauso, die Frauen müssen sich ja genauso disziplinieren, um ihre Rolle auszuüben, teilweise eben sogar noch mehr. Also wenn du jetzt ein Kind hast quasi, dann musst du ja quasi bisher nicht nur die 8 Stunden irgendwie des Tages, wo du irgendwie da, sondern du hast irgendwie 24 Stunden am Tag und musst du dich irgendwie an dieses Kind irgendwie orientieren. Der Unterschied war ja eigentlich immer nur, dass die Disziplinierung da auf andere ging, während die zumindestens die Bürger immer nur den Schein hatten, dass sie eben auch eine Autonomie damit verbanden und für sich selber das machen und noch über andere herrschen konnten mit ihrer Disziplinierung. So. Und das ist deswegen, finde ich, auch wenn die weiblichen Eigenschaften in die männliche Sphäre hineinkommen, was ja auch stimmt, das heißt ja nicht, dass das jetzt mit weniger Disziplinierung, das ist ja eigentlich sogar, kann man auf eine Art sagen, mehr Disziplinierung sogar. Also weil du jetzt nicht mehr einfach nur, also heutzutage gehst, darfst du nicht nur zur Arbeit gehen, dann darfst du nicht schlecht gelaunt sein oder so. Ich meine, wenn du jetzt als Arbeiter an der Maschine stehst, ist das scheißegal, wie es dir sonst geht. Ne? So, aber wenn du jetzt so im Büro bist, musst du halt auch deine ganze Persönlichkeit ja immer die ganze Zeit eben unter Kontrolle haben, musst nett, freundlich sein. Also das ist ja irgendwie eigentlich noch eine krassere Form davon. So. Ja, wir werden jetzt auch mit der Zeit ungefähr am Ende. Ihr könnt sehr gerne noch mitkommen. Wir werden gleich noch zusammen ins Grunowski gehen und auch gerne dort mit uns weiter diskutieren. Nächste Woche geht es schon weiter mit Lars Quatschfaser am Dienstag um 19 Uhr mit einer Kritik an Judith Butler. Da seid ihr auch wieder natürlich herzlich eingeladen. Und ein ganz letzter kurzer Punkt, den ich vorhin vergessen habe, wir würden diesen Vortrag digitalisieren. Und falls jetzt irgendwer, der jetzt was gesagt hat, gerne rausgeschnitten werden möchte, könnt ihr kurz jetzt im Anschluss gleich zu uns kommen, dann machen wir das natürlich. Vielen Dank an dich. Ja. Genau, morgen mich mit Maria von den Falken in Erfurt eingeladen, dass ich in Erfurt einen Vortrag noch halte. Und zwar, aber der ist zu der Frage, geht es um ein ganz anderes Thema, nämlich wie quasi die Verstaatlichung der Kindererziehung, was das für Auswirkungen auf privat und öffentlich hat und wie die Rolle der Frau quasi sich verändert hat und transformiert hat im Laufe des letzten Jahrhunderts.